ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und wenn ihr jetzt erst einsteigt, dann hört euch vorher unbedingt Folge 1 bis 5 an. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das hier ist Folge 6, Prophezeiungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals irgendeine Angst hatten. Es gab keinen Schutzraum, gar nichts. Auch keine Sicherheitsgruppe. Es war überhaupt nicht das Thema. Der Ort, wo Daphna aufgewachsen ist, in Israel, der liegt direkt am Gazastreifen. Ihr wisst schon, der Kibbutz Be'eri. Dahin sind am 7. Oktober Hamas-Terroristen gekommen. Aus dem Gazastreifen. Zu Fuß, auf Motorrädern, auf Pickups. Und haben in dem Kibbutz viele Menschen getötet. Auch Daphnas Bruder Ethan. Nochmal zur Erinnerung, die Terroristen, die hatten es nicht weit, weil es sind keine 5 Kilometer Luftlinie vom Gazastreifen bis in den Kibbutz. Aber als Daphna Kind war und Jugendliche, da ist das Verhältnis zu Gaza ein völlig anderes. Auch der Blick auf die Menschen dort. Meine Eltern, die sind in die Ende der 70er noch in den Gazastreifen einkaufen gegangen. Man muss sich das vorstellen. Also für die war das normal, zack, die fahren und einkaufen dort. Auch viele Leute aus dem Kibbutz haben das gemacht. Mal schnell nach Gaza fahren, zum Beispiel auf dem Markt Gemüse besorgen. Das machen ihre Eltern noch, bevor Daphna geboren wird. Damals war das keine große Sache. Ich meine, das ist wirklich 10, 15 Minuten. Dass es nicht gefährlich ist, dahin zu fahren. Irgendwann wird das weniger mit dem Einkaufen da und hört ganz auf. Es gibt auch damals schon immer wieder Gewalt, zum Beispiel Zusammenstöße zwischen der israelischen Armee und den Palästinensern. Israel hatte damals viele Soldaten im Gazastreifen. Aber Daphna hat den Gazastreifen trotzdem früher nicht als so eine Bedrohung wahrgenommen. Das war für sie kein Thema. Also ich erinnere mich als Kind, das war ganz normal, dass die Mitarbeiter aus Gaza da waren. Die waren Teil der Gesellschaft schon. Ja? Und ich bin mir sicher, also ich meine, die waren auch mit Kontakt mit den Menschen. Das heißt, es gab schon irgendwas, das diese Beziehung gehalten hat. Die Mitarbeiter aus Gaza, die arbeiten damals in den Obstplantagen vom Kibbutz oder bauen die Häuser mit. Die Grenze zum Gazastreifen, die gab es zwar, aber die krassen Grenzanlagen, diese Zäune mit Sensoren, die Mauer, das wurde erst später gebaut. Die Grenze war früher nicht so spürbar, zumindest nicht für Daphna als Kind. Und dann kommen die 90er, die Zeit der Oslo-Abkommen. Hatten wir auch schon in der letzten Folge. Da gibt es so richtig Hoffnung auf Frieden bei Daphna. Alle waren einig im Kibbutz. Also ich erinnere mich, das war die Zeit der 90er Jahren. Da gab es so viele Stickers, Shalom Achshav, also Frieden jetzt. Und die war überall im Kibbutz. Wir haben das überall geklebt und andere Menschen haben das geklebt. Es gab auch so T-Shirts. Aber auf beiden Seiten, bei Israelis und Palästinensern, gibt es welche, die den Friedensprozess sabotieren. Mit Gewalt. Die Kompromisse, um die es da auch geht bei den Verhandlungen, die wollen sie nicht akzeptieren. Es gibt palästinensische Attentate. Und dann tötet ein jüdischer Extremist den Mann im Friedensprozess auf israelischer Seite. Yitzhak Rabin. Und in Daphnas Kibbutz ändert sich einiges. In der Zeit ab 2000, da gibt es viele Terroranschläge in Israel. Die zweite Intifada, den Aufstand. Es gibt Angriffe radikaler Palästinensergruppen. Und Israel versucht sich zu schützen. Baut riesige Zäune und Mauern. Schafft Pufferzonen. Und viele Arbeiter aus Gaza, die kommen nicht mehr nach Be'eri. Und im Jahr 2005, da zieht Israel alle Soldaten aus dem Gazastreifen ab. Alle jüdischen Siedlungen dort werden aufgelöst. Viele Palästinenserinnen und Palästinenser feiern das. Kurz darauf kommt die Hamas in Gaza an die Macht. Sie gilt international als Terrororganisation und hat vor allem ein Ziel. Israel zerstören und da, wo jetzt Israel und die palästinensischen Gebiete sind, einen islamischen Staat errichten. An Frieden glauben jetzt in Daphnas Kibbutz nur noch ganz wenige. Viele denken eher so wie Daphnas Bruder Ethan. Also von meinem Bruder gab es da nichts mehr. Keine Hoffnung mehr mit Frieden. Also das war vor ihm, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren gar keine, da gab es keine Hoffnung bei ihm. Und dafür gibt's Gründe. Die Raketen, die aus Gaza kommen und im Kibbutz einschlagen. Einmal 2008 ist es, da verletzt eine Rakete zwei Kinder. Eine andere trifft später die Druckerei im Kibbutz, in der Daphnas Bruder Ethan arbeitet. Und es werden Tunnel entdeckt. Tunnel von Gaza Richtung Israel, die Hamas-Kämpfer für Angriffe benutzen können, durch die sie unter der Grenze durch nach Israel kommen können. Und er hatte auch so, der war auch wutend. Es war so, ey, wutend. Er hat das irgendwie, der hat auch irgendwie gesagt, ja, die wollen uns alle ermordern, alle Toten, die wollen uns gar nicht hier haben. Also der hatte dann wirklich, heute würde ich sagen, realistische Ansicht, aber damals war das schon krass. Also mit jedes Jahr war das schlimmer und schlimmer. Daphna, die geht irgendwann nach Deutschland zum Studieren. Aber wenn sie nach Hause kommt, in den Kibbutz, dann gibt's oft Streit. Über Politik, die Situation mit den Palästinensern. Aber es ist nicht Daphna, die streitet. Es sind Ethan und Florian, Daphnas Mann aus Deutschland. Die Diskussionen in jedem Besuch, bis ich es gesagt habe, ich spreche bitte nicht mehr über Politik. Das war einfach nicht mehr schön. So. Und ich habe gedacht, okay, aber ich will Harmonie haben zu Hause. Sprich bitte nicht mehr über Politik. Und ihr habt komplett andere Welt anschauen und Ethan hat auch immer so gesagt, ja, also der hat gar keine Ahnung, wovon er redet. Das ist diese europäische Meinung und die denken, dass die Palästinenser sind so und so und in Wirklichkeit sind sie so und sie wollen uns alle toten und sowas. Ja. Und dann passiert genau das, wovor Ethan immer gewarnt hat. Am 7. Oktober 2023 wird Daphnas Bruder Ethan von palästinensischen Terroristen im Kibbutz ermordet. Ihr hört Lost in Nahost, die Story. Daphnas Familie hat immer mehr den Glauben daran verloren, dass Palästinenser und Israelis miteinander in Frieden leben können. Das mit dem palästinensischen Terrorismus, das hat für sie immer mehr kaputt gemacht. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, das steht der Annäherung und dem Frieden seit Jahrzehnten im Weg. Aber da gibt's noch mehr. Die israelischen Siedlungen zum Beispiel. Und in dieser Folge treffen wir jemanden, der denkt, dass Palästinenserinnen und Palästinenser da gar kein eigenes Land haben sollten, weil er der Meinung ist, dass das komplette Gebiet zuallererst Jüdinnen und Juden gehört. Okay, also wenn ich das bei Google Maps eingebe, dann gibt es einfach nicht. Den Ort? Ja. Für diese Folge treffen Sophie und Frank, unser Reporter-Team, jemanden, der was macht, was immer wieder in den Nachrichten ist. Was als eins der größten Probleme gilt zwischen Israelis und Palästinensern. Arugot Farm heißt es und das gibt es einfach nicht. Deswegen schaue ich mal, der hatte mir nämlich extra einen Link geschickt. Unseren Standort. Es gibt diesen Ort nicht im Navi. Und tatsächlich sollte es ihn eigentlich auch gar nicht geben. Es ist eine illegale Siedlung. Weil sie bricht Völkerrecht und in diesem Fall sogar auch israelisches Recht. Und das, was hier passiert, macht den Frieden, sagen wir mal, nicht gerade leichter. Und hier, das ist eindeutig eine Siedlung. Also woran würdest du sagen, erkennt man eine Siedlung von außen, wenn du sagst, es ist ziemlich eindeutig? Für mich vor allen Dingen daran, dass das so gleichförmige Häuser, so ein bisschen so Monopoly-mäßige Häuser mit den roten Dächern, Sandstein. Meinst du, weil es sieht alles sehr geplant aus, ja. Und sehr neu? Ja. Daran erkennt man wie meistens. Wie so eine Neubausiedlung, ne? Genau, und in der Regel auch immer oben auf einem Hügel. Wir sind hier im Westjordanland. Und hier gibt es diese jüdischen Siedlungen. Aber eigentlich ist das hier palästinensisches Gebiet. So war es in den Oslo-Abkommen gedacht. Sophie und Frank fahren trotzdem gerade auf einer Straße, die von Israel gebaut wurde. Tatsächlich ist es nämlich so, über 60% davon werden komplett von Israel kontrolliert. Da gibt es dann zum Beispiel israelische Soldaten. Also der israelische Staat unterstützt diese Siedlungen auch, indem er Infrastruktur schafft, Straßen baut. Strom? Strom und auch für Sicherheit sorgt. Mhm. Hier das ganze Militär, was du siehst. Ja. Also ohne den israelischen Staat würde das hier nicht funktionieren, ne? Nee. Wird schon auch durchgesetzt, dass ja. Menschen hier leben können. Sophie und Frank sind hier vor dem 7. Oktober unterwegs. Ein paar Monate vor dem Angriff der Hamas, vor dem Krieg in Gaza. Die Landschaft hier sieht irgendwie besonders aus. Braune Hügel, dazwischen Schluchten und immer wieder Büsche. Okay, dann fahren wir da rein. Dann drehe ich hier vorne mal. Sieht ein bisschen anders hier aus, oder? Also was ich jetzt hier sehe, sind so ein paar Palmen und auch die Art der Bauweise ist eine andere. Sophie und Frank, die treffen gleich Ari. Der wohnt hier an, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, einem richtig idyllischen Ort. Ich finde, das sieht aus wie alte palästinensische Steinhäuser hier. Auf so einem Hügel mit ein paar Palmen und einem mega schönen Blick übers Tal und aufs Tote Meer. Das wirkt so historisch hier alles auf den ersten Blick. Ja. Aber die Siedlung hier und auch andere im besetzten Westjordanland, die sind völkerrechtswidrig. Dazu muss man wissen, das Völkerrecht sagt, eine Besatzungsmacht darf nicht anfangen, ihre eigene Bevölkerung im besetzten Gebiet anzusiedeln. Und genau das passiert aber hier mit den israelischen Siedlern. Und Ari, der setzt da nochmal einen drauf mit seiner Siedlung. Weil die haben hier diese Siedlung gebaut, die nicht mal vom Staat Israel anerkannt ist. Ari ist praktisch ein extremer Siedler. Hi! Ari fährt da gerade im Golfkart auf Sophie und Frank zu. Hi! Ari ist ein ziemlich breiter Typ, wie so ein Footballplayer. Mit Jeans, Cap und was Frank und Sophie sofort auffällt, ist die Waffe an seinem Gürtel. Good to see you too. Hi, I'm Frank. Dass Ari religiös ist, das merkt man schnell. Frank schüttelt er die Hand und Sophie nicht. Hat mit seinem Glauben zu tun, sagt er. Religious Jewish men don't usually touch other women, just safer that way sometimes. But so I hope you're not offended. That's what I'm saying. Okay, thank you. No, I know. I know. Welcome. Good to see you. So what are we doing? Dass Ari mit Sophie und Frank spricht, ist übrigens was Besonderes. Solche Siedler, die geben nur selten Interviews. But a lot of people said that I shouldn't even talk to you guys because there's such a legacy of settlers like me. Ari sagt, Journalisten stellen Leute wie ihn oft falsch dar. Speaking and sharing our hearts and then having it warped and twisted and distorted in order to convey a narrative that we're somehow bad and evil. Jedes Mal würden sie, die Siedler, Journalisten ihre Geschichte erzählen und die verdrehen und verzerren sie und am Ende stehen sie als die Bösen da, sagt Ari. Das ist nicht ganz leicht für Sophie und Frank, weil einerseits wollen sie Ari verstehen, richtig verstehen, aber klar ist auch, es gibt hier nicht nur Aris Perspektive. Wie gesagt, diese Siedlung hier, die ist illegal. Und Sophie und Frank werden heute mit ihm über Dinge sprechen müssen und Fragen stellen, die ihm nicht unbedingt gefallen. Why you live here, what your plans are. So maybe let's just do a mini tour. Yes. So you see that road? We paved that road when we first came out here about 7 years ago. Ari führt Sophie und Frank durch die Siedlung. Hier wohnt Ari mit seinen drei Freunden und deren Familien. Die Straße haben sie selbst gebaut. Das ist jetzt 7 Jahre her. Mm-hmm. And there was nothing here when we came out, nothing. Not even a tree. Mm-hmm. This is the hills of Judea. Die Hügel von Judäa. So nennen Siedler wie Ari dieses Gebiet. Wie in der Bibel. Den Begriff Westjordanland bzw. Westbank auf Englisch, den lehnt er ab. Den Begriff Siedler übrigens auch. Weil es für ihn selbstverständlich ist, dass er hier baut. Why did you pick this specific spot? This specific spot, I think, picked me much more than we picked it. Warum er ausgerechnet hier baut? Der Ort, sagt Ari, hat ihn gewählt und nicht er diesen Ort. Immer wieder zitiert er aus religiösen Schriften. What was your feeling when you first come here at this place? It was like an out-of-body experience. It was like a sense of belonging and connection that I've never felt in my life. Because I was raised in America, you know, it's like, okay, move from one city to another city, one state to another state. Since I've been in Israel, I started understanding. But once I came out here, I mean, it's just the connection is so overwhelming. Ari kommt aus den USA. Da ist er geboren und aufgewachsen. deswegen auch dieser amerikanische Akzent. Aber in den USA, da hat er sich nie richtig zu Hause gefühlt. Bei seinem ersten Mal in Israel ist das sofort anders. Das ist für ihn wie so eine Erleuchtung, sagt er. Da fühlt er auf einmal so eine Verbindung zum Land. Aris Familie in Amerika, das sind religiöse Zionisten. Sie glauben, dass Gott ihnen dieses Land hier versprochen hat. So wie es in den religiösen Schriften steht. And of course I believe, you know, that I believe that that God gave this land to the Jewish people, to the nation of Israel in the Torah and the Bible. But on a deeper level, yes, so I believe it does belong to me, but on a deeper level, I believe I belong to the land. Ari ist überzeugt, dass er mit allem, was er hier aufbaut, religiöse Prophezeiungen wahrmacht. Er glaubt, dass er in dieses Land gehört. Er glaubt, irgendwann wird der Messias hierher kommen. Und er glaubt, er kann da ein bisschen nachhelfen, indem er schon mal das für ihn heilige Land besiedelt. Es gibt auch streng religiöse Juden, die sehen das komplett anders. Die halten das für Gotteslästerung, wenn der Mensch sich da einmischt. Aber Ari ist überzeugt, dass er hierhin gehört. Do you guys mind if I feed my chickens real quick? No. Of course not. Ari will kurz seine Hühner füttern. Er und seine Farm hier im Westjordanland sind ein Beispiel, wie Siedlungen oft entstehen. Ein paar Leute nehmen sich ein Stück Land, bauen provisorisch Container für ihre Familien da drauf und hoffen, dass die israelischen Behörden ihnen im Nachhinein eine Baugenehmigung ausstellen. Aber im Fall von Ari ist das nie passiert. You guys sure you don't want any eggs? Ari will Eier von seinen Hühnern verschenken. Er gibt sich Mühe, ein guter Gastgeber zu sein. Gleichzeitig ist es so, das Land, auf dem Ari seine Weinstauden und Obstbäume gepflanzt hat, das gehört eigentlich gar nicht ihm, sondern einem Palästinenser. Und dieser Palästinenser hat deswegen auch vor dem israelischen obersten Gericht geklagt. Und es hat entschieden, dass Ari zumindest die Ackerflächen zurückgeben muss. Aber passiert ist bisher nichts. Die Siedler, die haben vor einem weiteren Gericht Berufung eingelegt. Und da steht die Entscheidung noch aus. I try to ignore it. It's not, there's nothing productive about me getting nervous about it. Ari sagt, er versucht das Ganze zu ignorieren. Und er muss auch nicht wirklich nervös sein, weil dass sogar die israelische Regierung eine Siedlung wie die von Ari für illegal hält, das hat oft keine Konsequenzen. Das Bulldozer anrollen und eine Siedlung räumen, das passiert nur selten. Oft werden sie sogar nachträglich noch legalisiert und vom israelischen Staat anerkannt. Ari führt Frank und Sophie über einen kleinen Weg zu einem großen, runden Gebäude. Es steht ganz oben auf dem Gelände, am höchsten Punkt. Wow, okay. Also wir stehen jetzt hier wie in so einer Halle aus Stein und ist so eine große Kuppel. So where are we now? This is our house of prayer. This is our, it's our synagogue. Das Gebetshaus, die Synagoge, wie Ari sagt. Die sieht aus, als würde sie schon Jahrhunderte dastehen. Ein Gebäude mit einer Kuppel aus hellem Stein. Dabei ist die gerade mal ein paar Monate fertig, als Sophie und Frank da sind. We want this to be a place of uplifting inspiration for the Jewish people and for non-Jews, for the whole world, to come and to be inspired. Ein Ort, der alle inspirieren soll, sagt er. Juden und Nicht-Juden. Man kann von drinnen rausschauen auf das Tal, durch die großen Spitzbogenfenster. Auf den Fensterbänken liegen so bunte Kissen, damit man sich da hinsetzen kann. This is where it is. So we're trying to create a destination to bring spirituality and love and light into the world. Ari will einen Ort schaffen, der Liebe und Licht in die Welt trägt, sagt er. Which is why I don't really like getting lost on the whole Palestinian Arab Israeli conflict is cuz I think it's boring, a little bit it's boring for me compared to the great revolution of spirituality and happiness, the return of to Zion. Ari meint, er konzentriert sich lieber auf das mit der Spiritualität. Und im Vergleich dazu ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern langweilig. Und das ist der Punkt, wo Sophie und Frank nochmal nachhaken müssen später. Weil mit Licht und Liebe in die Welt tragen, mit Konfliktlösung, mit Kompromiss, hat das, was Ari da sagt und macht, nichts zu tun. Aris Sicht ist sehr ideologisch. Es gibt auch ganz andere Siedler, die zum Beispiel auch in Siedlungen ziehen, weil es da günstige Häuser gibt. Aber ungefähr ein Drittel der Siedler ist so ideologisch motiviert wie Ari und glaubt, dass sie das mit dem Messias und dessen Ankunft beschleunigen können. Ari führt Sophie und Frank jetzt in sein Haus. Das sieht aus wie so ein langgezogener Würfel. Dicker Sandstein, nur ein Stockwerk. Come on in. This is my home. Before anything, tea, coffee, water. Just water would be great. Water. Okay. Thank you. Yeah, also for me, please. Water. Water, yes. Sie sitzen in der Wohnküche und es gibt Cookies. Okay, I can already tell you that these are not going to be the best cookies you've ever had. They're good, but I don't want you to walk around being like Judeans don't know how to make cookies, because I'm not claiming that this is like the best cookies. Yeah, that's right. Bis jetzt hat Ari, Sophie und Frank viel erzählt über seine Sicht der Dinge. Warum er das macht, was er macht. Und ja, sie wollen ihn ja auch verstehen und haben ihn erstmal erzählen lassen. Aber Ari hat schon ein paar Sachen gesagt, über die sie nochmal sprechen wollen. Weil, wie gesagt, es gibt hier nicht nur Aris Perspektive darauf, wem das Land gehört. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da müssen Sophie und Frank ihn Sachen fragen, bei denen klar ist, solche Fragen sind bei Siedlern wie Ari oft schwierig. Is for you it's really clear that only Jews belong to that place here, or is there a place for other people too? Of course I believe that this land belongs to the nation of Israel. There's 23 Arab states, 57 Muslim states, one tiny little Jewish state about the size of New Jersey. Ari sagt, es gäbe 23 arabische Staaten und 57 muslimische Staaten, aber nur einen winzigen jüdischen Staat. Aber darum geht's ja nicht, um die Existenz von Israel, sondern darum, dass Ari hier auf Gebiet lebt und für sich beansprucht, das eben nicht zu Israel gehört. Aber davon lenkt er ab. It's okay to have a little Jewish state. That's okay. If they wanted to live here with us as friends and as brothers and honor and respect each other, then I would love that. There's not a Jew that wouldn't love that. Ari sagt, wenn die, also die Palästinenser, hier friedlich leben würden mit ihm und den anderen, dann würde er das super finden. Alle Juden würden das super finden, meint er. But if they want to murder us and kill us and throw stones at us and endanger our children's lives and terrorize us, throw them out of the country. It's that simple. Die Sache sei einfach, sagt Ari. Wenn sie, also die Palästinenser, angreifen, dann sollen sie rausgeschmissen werden aus dem Land. Er nennt sie übrigens immer Arabs, also Araber, nicht Palästinenser. Und hier nochmal kurz die Erinnerung. Wir waren bei Ari vor dem 7. Oktober, vor dem Angriff der Hamas. This is the first thing got to my mind when I saw you. It was your weapon. You wear a weapon all the time. Why? Really? Mm-hmm. Is that really a question you have? Why wear a weapon all the time? Because if I'm driving down the street here and then there's an ambush on my car with jihadists with weapons trained at my children, I want to be able to kill them before they kill me. Period. Ich will mich nur verteidigen, sagt Ari. Mich selbst und andere. Und gerade nach dem 7. Oktober denkt man sich, hat Ari vielleicht tatsächlich einen Punkt? Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es Siedler gibt, die immer wieder gewalttätig werden gegen Palästinenser, die ihre Waffe benutzen, und zwar nicht nur zur Selbstverteidigung. Die Autos anzünden, Häuser, Olivenbäume. Dabei werden Palästinenser immer wieder verletzt oder sogar getötet. Aber für diese Straftaten werden Siedler nur selten bestraft. What do you say about instances of settler violence against Palestinians? I would say that it's unfortunate, but it's understandable. Because what is a vigilante? A vigilante is someone that takes the law in their own hands when the law is not being implemented. Die Siedlergewalt, die Bürgerwehren, das ist alles Selbstverteidigung, sagt Ari. Das sind keine Angriffe. Und die Gewalt von Siedlern ist seiner Meinung nach gerechtfertigt, wenn Juden terrorisiert, angegriffen und ermordet werden. Okay, so when we have Jews that are being horrifically terrorized in the streets, being attacked and assaulted and murdered, and nothing is happening to our enemies, and what do? They knock down their house. Sophie und Frank sind immer noch am Kekseessen da in der Küche. Bei einem Mann, der einem Palästinenser Land weggenommen hat, um da Farmer zu sein, weil er sagt, ich gehöre hierher, der einfach eine Siedlung auf palästinensischem Land gebaut hat. Völlig egal, was andere dazu sagen. Und Ari sieht sich damit absolut im Recht. Sophie und Frank merken in ihrem Gespräch mit Ari, da ändert sich auf einmal was da in der Küche. Als die zwei anfangen nachzuhaken, fängt Ari an, Gegenfragen zu stellen. Warum interessiert ihr euch für den Konflikt so sehr? Es gibt doch tausend andere Konflikte auf der Welt. Warum mischen sich Europäer und Amerikaner hier ein? We should declare sovereignty over this land. And it's the Jewish state of Israel. Wenn es nach Ari geht, dann sollte ein jüdischer Staat Israel hier das Sagen haben, über alle Gebiete. Ari meint hier, Israel sollte auch das Sagen haben über die Gebiete, die jetzt nicht zu Israel gehören. Also eben auch, wo er gerade lebt. Also the whole West Bank? All of it. Yes, the entire West Bank. It already is Israel. I don't need anyone's permission to know that I'm within the state of Israel, that I'm within the land of Israel. Das ganze Westjordanland, die ganze Westbank, wie Ari sagt, ist aus seiner Sicht eh Israel. Aber das stimmt nicht. Das Westjordanland ist nicht Israel. Die israelische Regierung selber, die spricht von umstrittenem Gebiet. Und der Internationale Gerichtshof, die Vereinten Nationen und viele Regierungen, auch die deutsche, sagen, dieses Land, auf dem Sophie, Frank und Ari da gerade stehen, das ist palästinensisches Land, von Israel besetzt. So you would say international law that considers this area as occupied territory, as not belonging to Israel, is not the yardstick. Sophie fragt nach. Für Ari ist es also egal, dass das internationale Völkerrecht sagt, es ist nicht Israel? Right, so the simple answer to that, because I don't want to start getting into what international law says and doesn't say, but even if international law did say that, that means zero to me. Internationales Recht, sagt Ari, das bedeutet für ihn nichts. Das ist ihm egal. Because international law is a joke and it's only applied where they want to apply it. Keep your international law in your foreign countries. It means literally zero to me. Less than zero to me. Less than zero. Internationales Recht ist ein Witz, sagt Ari. Wird nur angewendet, wenn es in den Kram passt. Für ihn gilt, dieses Land gehört Jüdinnen und Juden. Gott hat es so festgelegt und andere sollen sich da nicht einmischen. You say they tell you what to do and from the Palestinian perspective, that's what you are doing. Like from the Palestinian perspective, there's people coming in from outside, from their perspective, and saying, this is our land, we're taking it now, we're making the rules. Sophie sagt, Ari möchte nicht, dass sich wer von außen einmischt. Aber aus der palästinensischen Perspektive tun Siedler genau das. Kommen von außen, sagen, das ist unser Land, wir nehmen uns das und machen jetzt die Regeln. Und Ari sagt, Juden hätten hier schon immer gelebt. Okay, so there was a unbroken Jewish presence in the land of Israel. Since time immemorial for always. Now, if that's their perspective, they're welcome to have it. I understand them full well. They're wrong. They're wrong. Wer was anderes sagt, als dass die Juden hier schon immer waren, der liegt falsch, sagt Ari. Und dabei bleibt er. And if they are so convicted, then do another 57th war against us. Embrace us as friends, or commit your jihadist war against us, and then we'll win again. We'll win again, so it's your decision. And that's it. They're welcome to have their perspective. And that's it. Wenn die, Ari meint die Palästinenser, keinen Frieden wollen, dann sollen sie ruhig angreifen. Israel würde gewinnen, sagt Ari. Keiner von den dreien, weder Ari noch Sophie noch Frank, wissen zu dem Zeitpunkt, dass es tatsächlich einen Krieg geben wird. Wie gesagt, wir waren vor dem 7. Oktober bei ihm. Dieser Krieg ist nicht zu Ende. Es gibt keinen Gewinner. Nur viele Tote und Verletzte. Vertriebene, Traumatisierte. Auf beiden Seiten. Frieden scheint gerade so weit weg wie lange nicht mehr. Es ist inzwischen schon Mittag. Alle Fragen sind gestellt und irgendwie ist auch alles gesagt. Ari findet, er ist komplett im Recht. Mit seiner Siedlung, mit seinen Überzeugungen, auch wenn andere das komplett anders sehen, selbst israelische Gerichte. Aufbruchstimmung. If you look at us here right now, this interview we're having, right? It started off very sweet and wonderful, and then you asked me questions and I got all riled up. But that's okay too, because at least we're talking. Ari hat es auch so wahrgenommen, dass er sich ziemlich geärgert hat über die Fragen. Aber das mit dem Reden fand er gut. Thank you for sharing your point of views, your perspective. Thank you for coming with honest, open-hearted questions. All right, shalom. Great having you guys. Thank you. Have a nice day. Thanks a lot. Thanks. Have a good day. Bye. Das war das Westjordanland im Frühjahr 2023. Seitdem ist viel passiert, was ihr auch schon in den letzten Folgen gehört habt. In der nächsten und letzten Folge sind wir wieder bei Dafna und Mohammed, die den Krieg in Gaza und den 7. Oktober überlebt haben. Wir wollen von ihnen wissen, wie geht's euch? Und was jetzt? Das war Lost in Nahost, die Story, Folge 6. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zum Thema Siedler und illegale Siedlungen, dann schaut auch mal zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an lostinnahost@br.de. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft anderen, uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter. Autorin dieser Folge Anna Fabig, ReporterInnen Sophie von der Tann und Frank Seibert. Titelsong Andreas Dietrich. Ton und Technik Adrian Thalhammer. Technische Mitarbeit Johann Fischer. Regie Martin Heindl. Redaktion Birgit Frank. Redaktionelle Mitarbeit Amelie Hörger. Fact-Checking Pia Steckelbach. Projektkoordination Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und noch ein kurzer Hinweis. Frank, den ihr hier immer hört, der ist übrigens auch Host beim Funk-Podcast Die Frage. Da tauchen Frank und seine Kollegin Lisa Sophie mit ihren Gästen jede Woche in die intimsten, emotionalsten und schwersten Momente ihres Lebens ein. Das lohnt sich echt, da mal reinzuhören. Und vielleicht kommt da auch bald eine Folge, die euch interessieren könnte, weil ihr Lost in Nahost gehört habt und weil sie auch was mit Israel und Gaza zu tun hat. Könnte sein. Wir verlinken euch den Podcast jedenfalls mal in den Shownotes. Und noch ein Podcast, den ich euch gerne empfehlen will, ist der Politik-Podcast. Das ist der Podcast vom Deutschlandfunk aus deren Hauptstadtstudio in Berlin. Da tauchen die KorrespondentInnen ganz tief ein in politische Debatten und geben Einblicke in ihre Arbeit und interne Diskussionen in der Redaktion. Die reden da über Themen aus der Bundespolitik, über Europa und tatsächlich immer auch wieder mal über den Krieg in Israel und Gaza. Es geht aber auch um Themen wie Desinformationen auf TikTok, den Zustand der Bundeswehr oder 75 Jahre Grundgesetz. Also ein Mix aus allen möglichen wichtigen aktuellen Themen. Hört da gerne mal rein. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes.